Kundgabe 6094. Empfangen durch Bertha Dutter am 31.10.1954. Unergründliche Wesenheit Gottes. Mich werdet ihr ewig nicht ergründen können. Und doch könnet ihr euch aufs Engste mit mir verbinden. Endlos weit stehe ich in meiner Vollkommenheit über euch. Und doch neige ich mich zu dem winzigsten Geschöpf herab, um es zu mir emporzuziehen. Ihr, die ihr noch unvollkommen seid, vermöget euch nur Begrenztes vorzustellen. Doch für das Unbegrenzte fehlt euch jedes Verständnis. Ihr könnet euch von dem All keine Vorstellung machen und euch noch viel weniger denken, dass ich alles erfülle mit meiner Kraft, was besteht in der Unendlichkeit. Ihr könnet euch nicht denken, dass mein Wesen unbegrenzt ist und darum auch niemals als Form gedacht werden kann, dass aber dennoch jeder Einzelne von euch sich mir verbinden kann, dass er zu mir reden kann und von mir gehört wird. Denn ich bin alles. Ich bin in allem und folglich wieder euch ganz nahe, so dass ihr von meiner Gegenwart sprechen könnet, wenn ihr selbst mir nahe zu sein begehret. Denn ihr könntet nicht sein, so ihr nicht von mir selbst durchflutet wäret. Also beweiset euer Dasein selbst die Wesenheit, die euch ins Leben rief. Ihr seid Funken des unendlichen Feuers meiner Liebe. Ihr seid Kraftstationen, die aus dem Zentrum der Kraft gespeist werden. Ihr seid Ausstrahlungen meiner selbst. Ihr seid das Gleiche in eurer Ursubstanz, das ich bin im Vollmaß, weshalb ich immer und ewig für euch unerreichbar sein werde und dennoch immer und ewig innig mit euch verbunden. Den Begriff Unendlichkeit fasset ihr noch nicht, solange ihr in eurer Unvollkommenheit nur Begrenztes zu fassen vermögt. Ihr selbst aber habet diese Grenze gezogen, als ihr einst abfielet von mir, weil dies ein Zeichen ist der Unvollkommenheit, dass ihr das Unbegrenzte nicht mehr zu fassen vermögt. Dennoch seid ihr nicht von mir getrennt, sondern weil mein Anteil von Ewigkeit ständig durchflutet mit meiner Kraft, ohne welche ihr aufhören würdet zu sein. Ihr könnt aber den Zustand der Vollkommenheit wieder erreichen und mich dann auch erkennen als Ausgang. Ihr könnet fortgesetzt mir zustreben, mir immer näher kommen. Doch erreichen wird mich das Wesen niemals, nur sich mit mir vereinigen in unermesslicher Seligkeit. Es wird dennoch im Gefühl eines Einzelwesens nie aufhören, mir zuzustreben, der ich unermesslich hoch über allem stehe und das Vollkommene zu ständig tieferer Liebe bewege, in deren Erfüllung und Gewährung die ewige Seligkeit besteht. Ich werde ewig unerreichbar sein und wiederum ewig meinen Geschöpfen die innigste Vaterliebe zuwenden. Ich werde meinen Kindern ein ewiges Glück bereiten und auch als Vater von ihnen erkannt und geliebt werden. Doch unergründbar wird mein Wesen bleiben für alles aus meiner Hand Hervorgegangene, wenngleich es durch die Liebe die innigste Verbindung mit mir eingegangen ist. Denn unbegrenzt ist meine Macht und Herrlichkeit, unbegrenzt das Licht und die Kraft. Ich bin der Quell, dem alles Leben entströmt. Ich bin das Urzentrum, das immer und ewig unergründbar ist und doch immer und ewig das Ziel dessen bleiben wird, das aus ihm seinen Ausgang nahm. Amen.